Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 265, an Schiller. Nach einer 14-tägigen Abwesenheit bin ich glücklich wieder zurückgekommen, von meiner Reise sehr wohl zufrieden, auf der mir manches Angenehme und nichts Unangenehmes begegnet ist. Ich habe viel davon zu erzählen und werde, sobald ich nur wieder hier ein wenig Ordnung gemacht, wenn es auch nur auf einen Tag ist, zu Ihnen hinüberkommen. Leider kann ich nicht sogleich, so sehr ich auch wünschte, Herrn Oberbergrat Humboldt noch zu sprechen. Grüßen Sie beide Brüder aufs Beste und Schönste und sagen Sie, dass ich sogleich Anstalt machen werde, die verzeichneten Bücher Herrn Gens zu verschaffen. Ich verlange sehr, Sie wieder zu sehen, denn ich bin bald in dem Zustande, dass ich für lauter Materie nicht mehr schreiben kann, bis wir uns wieder gesehen und recht ausgeschwätzt haben. Poetisches hat mir die Reise nichts eingetragen, als dass ich den Schluss meines epischen Gedichts vollkommen schematisiert habe. Schreiben Sie mir, was Ihnen indessen die Muse gegönnt hat. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und sagen mir, wie die Kleinen sich befinden. Weimar am 11. Januar 1797. Mit dem Buche, das mir Rat Schlegel mitbrachte, geht es mir wunderlich. Notwendig muss es einer der damals gegenwärtigen Freunde eingesteckt haben, denn ich habe es nicht wieder gesehen und deshalb auch vergessen. Ich will sogleich herumschicken, um zu erfahren, wo es steckt. Wenn Sie Schlegeln sehen, so sagen Sie ihm, dass ich ihm ein Kompliment von einer recht schönen Frau zu bringen habe, die sich sehr lebhaft für ihn zu interessieren schien. G.